Wir wecken Ihre Aufmerksamkeit, indem wir bei Ihrem Hauptgeschäft ansetzen. Dem Drogenhandel. Ja, zuerst brauchen wir die Beweise, die du gegen deine Mutter gesammelt hast, Zuko. Ja. Wo hast du sie versteckt und worum handelt es sich überhaupt? Um einen Datenstick mit kopierten Dateien. Ausschnitte aus ihren E-Mails und ein Foto, das ich heimlich am Ort eines Drogendeals gemacht habe. Mhm. Ich bringe euch zu dem Versteck. Na gut, dann gehen wir zu viert. Keinesfalls. Was? Meine Enkelin wird euch begleiten. Aber wir brauchen niemanden, der uns bewacht. Kitara wird euch nicht bewachen. Wir haben ein Zweckbündnis geschlossen. Ihr werdet ihre Hilfe dringend benötigen. Und damit ist die Diskussion beendet. Zuko, wohin müssen wir? Dorthin, wo uns die bösen Geister nicht folgen können. Wie meinst du das? Ja, dem alten chinesischen Glauben nach können böse Geister nur geradeaus gehen. Einer der größten Parks in Shanghai ist der Yu-Garten. Um hineinzukommen, führt eine Zickzackbrücke über einen See. Sie ist deshalb so gebaut, damit die bösen Geister sie nicht überqueren können. Genau. Schlau. Und dort hast du die Beweise versteckt? Nicht auf der Brücke, da wimmelt es von Menschen. Aber im Yu-Garten dahinter. An einer Stelle, die außer mir niemand kennt. Aha. Schön. Doch bevor ihr aufbrecht, erhält jeder von euch Jungs von mir ein abhörsicheres Handy. So könnt ihr im Notfall untereinander Verbindung aufnehmen. Aha. Gut. Na, das hört sich gut an.